Was soll das hier? Es wird euch schon behagen. Seht es mit Farben ausstaffiert. Passt auf, das wird ein Schild. Ein Schild? Wofür? Ein Schild für euer Haus. Seht her. Hier kommt der große fremde Wald. Daraus brechen Tiger mit gebleckten Zähnen. Und hinter ihnen wild die Indianer. Und obendrauf, als Aufschrift, Wirtschaft zur neuen Welt. Ein Schild hier auf mein Haus? Gibt's einen denn im Sprengel, den man erst weisen müsste? Geht hin zum Hafen, fragt die Leute ab nach Lotz und Krügers Haus und Kinder zeigen's euch mit dem Finger, ehe sie reden können. Seit 100 Jahren steht es ohne Schild, aufrecht zwischen Meer und Wind. Diesen Krempel. Was tut ihr um? Lasst mir doch diese Freude. Es schmückt das Haus? Das Haus braucht keinen Schmuck. Mein Vater nahm es so und ich von ihm und unverändert sonst Kind und Enkel erben. Wie sollen die Leute denn merken, dass man allzeit Bier und Wein hier hat und Unterkunft? Wer es nicht weiß, dass hier im Krügerhaus seit vielen Jahren Tisch ist und Bett für jeden, den der Sturm oder der Hunger an die Tür weist, der möge bleiben. An die 100 Jahre fanden sie her und werden sie auch weiterfinden. Doch kämen mehr. Ich mag nicht mehr. Das Haus wäre dann nicht unser, sondern eines jeden, der Laune bringt und Lärm. Ging es nach mir, der Schank käme weg. Und wer um Obdach riefe, hätte es um Gottes Lohn und nicht um Geld. Ihr habt gut reden. Ihr geht morgens fort. Seht viele Menschen. Nehmt von ihnen Rede mit und seid so satt davon, dass ihr des Abends ohne Wort am Ofen sitzt und an der Pfeife saugt. Ich aber hab zu bleiben. Stund um Stunde tropft wieder Regen rastlos von den Wänden. Ein Schweigen hockt herum, dass ich mir selbst fremd werde. Ich will Menschen im Haus haben, Stimmen hören. Ich kann nicht so wie ihr schweigen und schweigen und mit unablässig geraden Blick auf Meer und Wolken sehen. Was Fremde bringen, ist nie gut. Schilder mal an, nehmt euer Schild. Und für den Weg her hab viel Dank und diesen Taler. Oben, so lass doch bitte. Solang ich lebe, soll dies Haus niemals anders benannt sein, wie zu meines Vaters und Urgroßvaters Zeit. Gehabt euch wohl. Gehabt euch wohl. Und Dank. Ach, das soll doch... Katharina, versteh mich recht. Ich mag nicht Zank vor Leuten und schweige gern, wo ich nicht reden will. Allein das tat mir weh. Vielleicht bin ich zu alt, um manches zu verstehen. So schont die kurze Spanne noch, rührt nicht an das, was mir heilig ist. Ich weiß, ihr mögt mich nicht. Vom ersten Tag. Das habe ich nie gesagt. Ich fühl's. Mein Bruderskind und Erbe hat euch gewählt. Da gab ich ohne Wort dies Haus an euch und sagte nur aus meiner tiefsten Seele, Gott schenk euch Glück. Ich habe nie gefragt, woher ihr kamt, was ihr als Brautschatz brachtet. Gott geb euch Kinder und ich will sie lieben wie die eigenen. Gott grüß dich, Thomas. Eben traf ich da den Schildermaler vor der Türe. Der trank wohl hier ein Gläschen über den Durst. Er schwatzte mir was vor von neuer Welt, von einem Schild und alten dummen Leuten. Da meint er mich damit, weil ich ihm verbot, die Kleckserei vor unser Haus zu hängen. Ein Schild fürs Haus. Das ich nicht dulden werde, solange mein Name noch so viel als Schild und Aufschrift gilt. Was dann nach mir geschieht, ist einerlei. So lange muss sie warten. Ohm, sei nicht streng. Du weißt, es sind erst Wochen, ein halbes Jahr, dass sie im Hause ist. Die Bilder an den Wänden sehen noch mit fremdem Blick auf sie. Was uns vertraut ist, das fühlt sie fremd. Mag sein. Vielleicht bin ich auch erst im Anfang, um euch zu lieben. Ihr habt da gesagt, ich liebt euch nicht. Ihr müsst mich recht verstehen. Wer so an alten Dingen hängt, dem wird es schwer, an Neues noch sein Herz zu wenden. Doch ich bin schon am Weg. Für heute lebt wohl und gute Nacht. Ihr hattet Streit? Ein Starrkopf ist er. Willst denn was Arges hingen mal ein Schild vors Haus? Mehr Leute würden kommen. Mehr Geld mit ihnen. Wir könnten bald ein neues bauen. Größer. Heller. Besser. Am End eins in der Stadt. Er aber trotzt auf sein verjährtes Recht und drängt mich weg. Katharina, schwäh nicht. Du bist hier wie ein Gast, kaum eingewohnt und hast zuvor, ich glaube, nur fremdes Dach gekannt. Du weißt noch nicht, ein eigen Haus, das hält dich fest. Bald wirst du's begreifen, wirst nicht einen Pfosten dran missen wollen. Doch wenn's zu eng wird, wenn's unterm Wind zu bröckeln droht und schwankt, dann ehre das Alter dran. Doch ist denn mein? Er herrscht ja hier. Und wir sind wie geduldet. Er ist der Ältere. Sein war das Haus vor mir. Hat er dich nicht empfangen, als sei es dein von je? Dann will ich tun, wie mir's beliebt. Hat dir's gegeben, so ist's nicht mehr sein. Nein, liebe Frau. Was wären du und ich im Haus? Nicht mehr als Vögel, die hier am Gesimse rasten und wieder weiterziehen. Nur Blut und Sippe, Kinder und Ahnen schließen einen Kreis. Gott zum Gruß! Ist dies das Lotsenhaus? Sie sagten mir, hier gäbe es einen guten Tropfen. Bin ich hier recht? Ja, ihr seid recht. Und recht willkommen heute und jederzeit. Was diene ich euch? Was Gutes. Ein Krug Wein. Setzt euch. Herrgott, das schmeckt. Das schwemmt denn nur den Staub vom Wege weg. Auf euer Wohl. Was seid ihr denn für Menschen? Steht und schaut, statt mitzutrinken. Kommt, rückt zu mir. Der Wein schmeckt besser, trinkt man ihn zu dritt. Bin's ungewohnt. Seh leider hier zu selten vergnügtes Volk. Meist Menschen, die ihr Unglück hinüberschleppen in die neue Welt. Bei mir, da fürchtet nichts. Mir ging's nicht schlecht. Ich wette, ihr habt das große Los gewonnen. Beinahe erraten. Oder gar gefreit. Das tat ich längst. Ich hab ein Weib, wie man sie suchen kann. Zwei Kinder, stark wie Bären. Habt ihr keine? Kommt übers Jahr, vielleicht ist Gott uns gut. Also schweigt doch. Wirtin, schämt euch nicht. Es gibt nichts Schöneres als ein eigen Kind. Ein wackeres Wort. Das Glas für euer Weib. Und jetzt schieß los. Was ist euch widerfahren? Habt ihr schon vom Silberschiff aus Paraguay gehört? Glaub's wohl. Ihr wart dabei? Beim Teilen auch? Wir kriegten jeder Maat fast 1.000 Taler. Blanke 1.000 Taler? Seid auf der Hut. Es gibt hier viele Spieler und Bauernfänger, arg Gesindel, die Geld im Nu aus fremden Taschen zaubern. Nicht meines. Ich hab's vergraben. Wie, vergraben? Da kannst du ein anderer finden. Ich hab sie vergraben. In eigene Erde. Hab ein Haus gekauft. Acker und Wiese. Mein Silber war zur Erde. Und helf mir Gott, soll's gute Früchte tragen. Da habt ihr gut getan. Ich war gerade heimgekehrt. Da traf ich einen Nachbar, den's verlockte hinüber, nach Amerika zu steuern. Wir wurden handelseins. Er geht ins Ferne. Gott schenkt ihm Glück. Ich hab genug getanzt. Zwei Bretter überm Tod. Nur will ich fest mit beiden Füßen auf der Erde stehen. Ja, nur wir. Nur wir am Meere wissen's recht, wie fest, wie gut es ist, ein Haus. Nur wir fühlen's recht, was dies zur Nacht bedeutet, daheim zu sein, wenn sich am Dach der Sturm die Hände mundreißt. Ein guter Wind blies euch ins Haus. Bleibt da. Ohm, komm herab. Wir haben hier einen guten Gast. Heiß ihn willkommen. Er hat sein Glück am Meer gemacht und gibt's der Erde zu behüten. Er hat ein Haus gekauft an unserem Strand. Ich wünsche euch herzlich Glück. Ist's weit von hier? 2 knappe Meilen kaum von eurem Dach. Dann gute Nachbarschaft. Gott geb's. Und dann, denkt euch nur, was mir erst Spaß macht, das ist dies. Mein Weib weiß nichts davon. Wird das eine Überraschung? Morgen führe ich sie hin zum Haus und sag, rühr's an. Da, brich den Zaun. Zerschlag das Fensterglas. Du darfst es tun. Es ist dein Eigentum. Der rote Apfel dort am Baum. Er fällt in deine Hand. Greif zu. Du darfst ihn schütteln. Er ist ja der deine. Wird die staunen. Und die Kinder erst. Peter. Was gibt's? Habt ihr Quartier? Gewiss. Allein Ich bin der erste nur von 55 Mann. Ich bin vorgesendet, vom Offizier Quartierung auszukunden. Wir haben die Rekruten zu spedieren, die hessischen und anderen, die der Fürst hinüberschickt. Nein, kein Quartier, kein Platz. Ich will kein Geld davon, wenn man die Menschen verkauft wie Vieh. Sagt's dem Major, nicht unter meinem Dach. Was geht's uns an? Die Scheune hat Raum für 100. Und im Hause taugt das obere Zimmer für den Offizier. Ich mag nicht. Wird auch prompt bezahlt. Niemals. Ach, Ohm, was wär denn? In meine Hände kein Geld davon. Nimmt es der Fürst, warum denn nicht auch wir? Sind wir doch ärmer. Schafft sie nur her. Kein Gut. Platz. Ach, Ohm, bedenke doch. Weigern wir die Tür, müssen die Armen im offenen Feld, im Freien übernachten. Tut beide, was ihr wollt. Ich zeige ihm die Scheune. Das wäre was. Den 60 Mann die Tür beißen. Der Fürst soll nur bezahlen, wenn er aus Blut die neuen Münzen trägt. Ketten, die Mörder, schleppt man sie her. Sie haben nichts getan, als jung zu sein. Seht dort den Burschen. Kaum den ersten Flaum ums Milchgesicht. Saß gestern noch vielleicht bei seiner Mutter und trägt heute den Tod auf seinen Kinderschultern Huckepack. Ach, deutsches Elend. 10 Dukaten zahlen sie in England für einen deutschen Burschen. Wir werden ruhen, in weichen Betten schlafen. Sie aber, eingepfercht wie störrisch Vieh, schleudern die Wellen ohne Mitleid weiter. Und steigen sie ans Land, so wirft man sie als Futter vor die brüllenden Kanonen. Armes Deutschland. Gott schenk uns bessere Jahre. Seid ihr der Wirt? Das Haus ist mein, Herr Offizier. Ich höre, ihr habt Quartierungen vorgerichtet für mich und alle, die draußen stehen. Die Stube oben, die beste hier im Hause, wartet euer. Und in der Scheune nächtigten schon 100. Ist die Scheune von außen zu verschließen? Ja. Die Luken auch? Sind keine, nur die Tür. Sergeant, die Mannschaft sämtlich in die Scheune. 2 Posten mit geladenem Gewehr davor. Ihr selbst und der Werber werdet Patrouille machen, dass keiner desertiert. Wir haben 55 an Bord zu liefern. Wenn mir einer fehlt, zahlt ihr das Werbegeld. Spart mir allen Ärger. Es ist unsere letzte Nacht, die letzte Wache. Seid unbesorgt, bei mir kommt keiner aus. Sagt Wirt, die Amphitrite ist sie schon im Hafen, ein Englischschiff. Gewiss, ein großer Schoner. Die Segel sind gerafft, sie warten nur, so sagte mir ein Maat, den letzten Trupp deutscher Rekruten ab, um fortzumachen. Ich denke, morgen sind sie schon flott. So doch schon morgen früh. Mein Gott, ich hatte gehofft, es blieb ein Tag. Ein letzter Tag. Wie gerne hätte ich es noch einmal gesehen, wie hier die gute Sonne auf dem Turme den alten Kirchhahn traulich übergoldet. Nur eine Nacht. Und Nacht hat keine Heimat. Ist hier wie dort ein Dunkel ohne Namen. Kaum fühle ich's noch, dass ich in Deutschland bin. Doch was soll ich klagen? Im Schiffe liegt ein 500 verkaufter Leute und sie fühlen alle wie ich in dieser Nacht. Geht schlafen, Burschen. Nehmt es nicht zu traurig. Der Krieg ist kurz. Die Insurgenten sollen geschlagen sein, so sagt die letzte Zeitung. Will's Gott, so sind wir übers Jahr zurück. Gute Nacht. Herr Offizier, ich hätte eine Bitte. Wohlan? Wie sage ich's recht? Nun denn, mir war das Schicksal heute gnädig. Und ich möchte die nicht vergessen, denen es anders ging. Kurz, lasst mich bitte den armen Kerl ein paar Krüge Wein zum Abschied geben. Wie könnte ich das versagen? Gute Nacht. Komm, Bruder Sergeant, komm. Lass die anderen ihre Wache halten. Es ist unsere letzte Nacht. Komm, trink ein Glas. Die Order aber ist... Ich pfeif drauf. Komm, setz dich. Wein her, Wein! Macht keinen Lärm. Gleich werdet ihr bedient. Was schulde ich euch? Der Abend liegt vorm Haus und ich muss heim. Verrechnet mit dem Ohm. Ich zünd indes die Kerzen. Es wird Nacht. Ist alles gut besorgt. Gleich sind sie drinnen. Reich ihnen einen Krug und bring auch denen draußen Wein. Wo du bekommst? Verdammt. Hol mich der und jener, wenn ich dich nicht schon irgendeinmal sah. Die Trine! Ja. Die rote Trine ist ihr Mark. Komm, rück zu uns. Das nenne ich gut getroffen. Dies ist mein Weib und keine Magd. Euer Weib? Die Trine, ei, das ist nicht schlecht. Was ist das für ein dreckiges Lachen? Kennst du diese beiden? Ach so, der Franz. Komm, hätte ich ihn erkannt. Ein Sohn von meinem Ohm, der früh entschlief. Ein Taugenichts, der Schreck der ganzen Stadt. Und jetzt, Soldat, wie du verändert bist. 10 Jahre habe ich ihn nicht gesehen. Mein Gott, ich war damals ein kleines Kind. Ein schönes Kind, ja. Ja. Schön war das in Naumburg, liebe Trine. Wo sind die Zeiten hin? Naumburg? Ist nicht Erfurt deine Heimat? Wir verzogen nach Naumburg, als ich 13 war. Verzeiht. Ich ahnte nicht, dass ihr bekannt seid und gar blutsverwandt. Nun weiß ich's und heiße euch willkommen in meinem Haus. Was ist das? Was gibt's? Ich weiß nicht, Herr. Es ist zu spät. Er ist schon fort. Wer denn? Der schwarze Bursch, den wir vorgestern zur Fahne holten, ist desertiert. Er ist ins Preußische hinüber. Der Teufel hole ihn. Ich sagte es gleich, als ich die Augen sah. In Eisen schließen, Ketten an die Füße. Doch ihr habt nicht gewollt. Wie ging das zu? Wo stand der Posten? Bei der Hinterwand. Und ihr? Was tatet ihr? Ach so, ihr habt gesoffen hier, statt eure Pflicht zu tun. Verfluchtes Pack! So haftet ihr für diesen Mann. Sind morgen mittags nicht die 55 Mann komplett an Bord? Und schafft ihr nicht Ersatz mit eigenem Handgeld, so kostet's euch die Löhnung für 2 Jahre. Tut, was ihr wollt. Wie soll ich ihn jetzt fassen in der Nacht? Er ist schon weit. Das fragt den Wein, nicht mich. Die 55 muss ich morgen stellen. Doch gebe ich Urlaub euch für heute Nacht. Vielleicht drin in der Stadt bei den Matrosen findet ihr noch einen, der willig ist. Tut, was ihr wollt. Und damit gute Nacht. Verzeiht den Lärm. Der Krieg ist ärgerlich Geschäft. Der schläft heute Abend warm im eigenen Bett. Ihr lacht vielleicht zu früh. Ich will den Burschen fassen, Sergeant, ich krieg ihn. Lebend oder tot? Besser lebend als tot. Auch ich will jetzt nach Hause. Das mein Zuhause ist. Gute Nacht. Kennst du ihn lang? Wen denn? Wie meinst du denn? Den Werber? Deinen Vetter? Nein, das heißt, ich habe ihn lange nicht gesehen. Ein wüster Kerl war er von je. Wir waren alle froh, als man ihn unter die Soldaten steckte. Hör, Katharina, ich habe nicht gefragt damals, als ich dich traf. Im Hafen, ganz verloren, durch fremde Straßen irrend, ganz ohne Freund. Nie habe ich dich gefragt, woher du kamst und was dich plötzlich so von Haus und Heimat trieb. Du hast mir selbst erzählt von deinem Vater, wie er dich nicht schützte, als die zweite Mutter kam und du entflohst. Ich habe nichts gefragt. Ich sah nur deine Augen. Und da ich dich nach Hause nahm, als Magd zuerst und dann als die Gebieterin all meiner Habe, noch immer, immer habe ich nicht gefragt. Ich wusste nur, dass ich sehr glücklich war. Mehr wollte ich nicht. Aber heute muss ich zum ersten Mal mir eine Antwort fordern. Misstraust du mir? Nein, Katharina, nein. Was immer du mir jetzt von deinen frühen Tagen anvertraust, es stirbt mit deinem Wort. Nur sei aufrichtig. Die Trunkenheit macht solche Burschen frech. Wer schert sich weiter um Soldatenvolk? Du weichst mir aus. Katharina, sag mir, es war ein Spiel und ich will lächeln. Sag mir, es war die Torheit deiner frühen und raschen Jahre. Und ich will's vergessen. Sag, was du willst. Ich will es sicher tragen. will es vergessen. Aber schweig jetzt nicht. Was soll ich sagen? War der Bursche, der Werber, dir mehr als Vetter? Was du nur denkst? Ja oder nein? Niemals. Wie kommst du drauf? Katharina, sag mir jetzt die Wahrheit. Alles kann ich ertragen, nur dies eine nicht, an dir zu zweifeln, dass etwas fremd in dir ist, etwas mir nicht ganz vertraut. Das ist die allererste Bitte, Katharina. Ich sagte doch, ich habe ihn kaum gekannt. Was willst du noch? Ich weiß nicht. Innen wird etwas nicht ganz still bei deinen Worten. Oh, mach es stumm. Ah, das ist wohl dein Werk, Alter. Ihn aufzuheizen gegen mich. Unfrieden hier auszusehen. Ich weiß nicht, wovon sie redet. Komm, Thomas. Komm hinauf, es ist bald Mitternacht. Ich bleibe noch eine Weile. So soll ich allein? Ich komme bald. Nun? Gute Nacht. Es nicht. Ich werde toll. Das Haus erdrückt mich. Aus dem Dunkel starrt mit tausend gelben Augen Hohn auf mich. In jedem Winkel hockt einer und lacht. Die Stadt, die Nachbarn. Ich selber, ich. Wo flüchte ich hin? Luft. Luft. Ich ersticke fort, ich muss hinaus. Da. Wie? Schon morgen? Ich bin am Tisch hier eingeschlafen. Mein Gott, wie konnte ich nur... Ist Thomas schon zurück? Der ist schon lange fort. Ist fort? Der Wind geht scharf, da heißt es zeitig auf. Die Schiffe segeln früh. Schwatz mir nichts vor. Ich frag, war er zurück seit gestern Abend? Ihr habt doch mit ihm gesessen. Und jetzt fragt er mich, die oben war und schlief? Das Bett an deiner Seite unberührt und du kannst schlafen, kühl sagen, er ist fort, als wäre er drüben bei den Nachbarsleuten? Was ist mit ihm geworden? Ich weiß von nichts, was gestern hier geschah. Es ist eure Schuld. Was setzt ihr euch mit fremdem Gesindel her, das ihm den Kopf voll schwatzt? Du willst noch rechten, du? Ich sage dir, wenn er zurückkommt, so wirf dich vor ihn hin, wie Weiber an den Kirchentüren liegen um Almosen. Ich bettle nicht. Ich habe nichts getan. Du hüte dich. Du kennst ihn nicht. Willst du mir drohen? Womit? Jetzt bin ich Herrin hier im Haus. Wie du und er. Jetzt ist mein eigener Grund, auf dem ich stehe. Wer kann mich verjagen? Nicht er, nicht ihr. Ich habe nichts getan, was meiner Pflicht zuwider. Ehefrau war ich und Wirtin. Und all das Frühere... Ja... Es ist wahr. Das Leben mocht mich nicht. Von Tür zu Tür warf es mich weiter. Und von Bett zu Bett. Was starrst du so? Die Scham, die liegt am Weg, auf dem ich kam. Sie alle rissen dran. Jetzt ist's ein Fetzen. Weißt du, was das heißt, kein Heim zu haben? Keinen Menschen? Das ist hart. Doch macht auch harte Hände. Und fassen die einmal, was sie entbehrten. Dann saugen sie sich wie die Ekel ein. Lang suchte ich ein Heim. Jetzt habe ich's gefunden. Jetzt halt ich's fest. Und sei es mit den Zähnen. Und das willst du ihm sagen? Ja, das werde ich ihm sagen. Landstreicherin. Nicht mehr. Bald bist du's wieder. Du hast kein Recht ans Haus. Ich habe eins. Das gilt nicht. Die Straße warf dich her. Sie nimmt dich wieder. Glaubst du? Du wirst es sehen. Und das Kind? Welches Kind? Sein Kind. Und meins. Ein Kind? Sein Kind? Hast du es ihm schon gesagt? Du bist der Erste. Ein Kind? Mein Gott. Das bindet euch. Und bindet dich an mich. Ein Kind. Ein Kind. Wie lange ist das schon, das Lachen hier im dunklen Zimmer klang? Mein Ohr hat's schon verlernt. Thomas, er kommt. Weg jetzt, nicht gleich entgegen. Vielleicht ist er im Zorn und hört dich nicht. Ich sag's ihm schon. Ich weiß, es macht ihn mild. Dann erst komm du herein. Jetzt fort. Wenn du so willst. Thomas! Thomas! Ich bin müde. Müde. Thomas, wo warst du? Wo ich war? Wo? Der Wind hat mich getrieben, riss mir die Mütze weg und griff ins Haar. Ja. Ja, und dann saß ich am Meer. Die Flut umringte schäumend den Fels, darauf ich saß, und leckte gierig an meinem Fuße, wie ein treuer Hund, der seinen Herrn wecken will vom Schlaf. So nah war's schon. So nah. Ich fühlte mich hinübergleiten in die kalten Arme. Da schwoll die Flut zurück und oben war es Tag. Warum riss mich's nicht mit? Dort sind nicht Menschen mehr, die lügen. Dort ist Wahrheit. Thomas, wach auf! Was hilft das Grübeln? Sag, was hilft mir sonst? So sag's doch. Nimm noch einmal die Splitter meines Lebens. Mach sie ganz. Mach mir aus Lüge Wahrheit, Stolz aus Schande, ein ehrlich Weib aus einer Hure. Katharina. Nicht diesen Namen mehr. Hör, Thomas. Nein, nichts mehr. Taub werden. Was wollt ihr denn? Soldaten, haltet ihn taub. Für alle Menschenrede. Loslassen, sag ich. Ich bin ein freier Mann. So helft mir doch, Nachbarn. Seht ihr nicht? Die Teufel haben sich angekrallt an mich. Was habt ihr mit diesem Mann? Er ist Soldat. Ich bin ein freier Mann und keinem untertan als meine Fürsten. Helft mir doch. Das ist ja Raub. Wir sind in Deutschland. Helft mir. Was gibt's? Helft mir. Der Bursche da ist angelobt und will nicht in des Königs Rock. Er lügt. Ich bin ein freier Mann. Ich hab Weib und Kind. Mein eigen Haus. Bin niemand untertan als meine Fürsten. Ist er von euch geworben? Er gab den Handschlag und nahm Werbegeld. Nee, niemals. Nie. Ich schwöre. Habt ihr den Zeugen für die Werbung? Sprich's, Herr Schandt. Dieser da äußerte gestern den Wunsch, spediert zu werden mit den deutschen Truppen und Dienst zu tun gegen die Insurgenten. Ich? Ich weiß wohl nicht. Sie kamen Wein und ich weiß nicht, was sie sagten. Jetzt noch ist ein roter Nebel mir im Kopf. Sie sagten, es sei nur Spaß. Damit ist nicht zu spaßen. Das Handgeld nahm er auch. Niemals! Niemals! Die volle Löhnung für 3 Monde. Er lügt! Nie nahm ich Werbegeld. Ich brauch kein Geld. Bin ja kein Bettler. So sucht ihn ab. Gewiss. Nun, hab ich gelogen. Oh, das ist Betrug. Den Beutel habt ihr mir in die Tasche gesteckt. Ich war berauscht. Ich wusste nicht, was ich tat. Gnade, Herr Offizier. Ihr gebt den Handschlag, nahmt das Geld und seid Soldat. Von jetzt auf 7 Jahre. Auf 7? Auf 7 Jahre? Ich hab gestern mir ein Haus gekauft. Mit meinem letzten Geld. Wovon soll meine Frau, sollen die kleinen Kinder leben? Er hört mich an. Er hat ein Weib, hat Kinder. Glaubt ihr, ich stehe ganz allein? Wollte ich erst beginnen zu fragen nach Gerechtigkeit? Ich müsste den Degen da zerbrechen und vom Hut die Schärpe reißen. Ihn aber trieb der Wein. Und andere die Not. Ich hab's verlernt, dem Unglück nachzusinnen. Ich tue, was ich muss. Herr, gnädiger Herr, erbarmt euch meiner. Seht, ich bin noch jung. Ich will arbeiten wie ein Tier. Will Geld zusammenraffen, 20 Jahre. Dass mir die Finger bluten, Frondienst tun. Nur lasst mich hier, bei meinen Kindern. Herr, so habt doch Erbarmen. Hört doch auf ihn. Ich darf auf keinen hören. 55 habe ich zu liefern an das Regiment. Und bürge selber für des Fürsten Wort. Mir steht das Recht nicht zu pardonieren. Herr, oh Herr. Sergeant, ihr übernehmt die Rekruten in Eskorte hinabzuführen. Ist der Zug bereit, so rührt die Trommel. Ihr garantiert für alle 55 hier mit Charge, Patent und Sold. Er fragt mir, Alter, von ihm Namen und Ort. Vielleicht gelingt's beim Fürsten, frühere Rückberufung zu erwirken. Glaubt nicht, ich sei vor seinem Unglück blind. Ich höre auch dort, wo ich nicht hören darf. Mehr kann ich nicht. Ich bitte euch, Herr. Nein, nein, nichts mehr. Hey, steh auf, komm. Lass mich. Ich kann nicht mehr. Das sagt ein jeder. Habt heute Nacht genug geschlafen. Vorwärts in die Montur und dann den Eid geschworen. Jetzt heißt's pariert. Vorwärts! Einen Augenblick. Ich will dir etwas sagen. Das ist mein Haus und meine Stube. Hier gebiete ich. Und wer hier steht und geht, tut's nur, solange ich es will und dulde. Zu bitter wird der Spaß. Ich hab genug. Der Mann bleibt hier, bis ihn der Offizier aus diesem Hause nimmt. Und wer ihn quält, fliegt vor die Tür. Habt ihr's gehört? Hinaus. Mein Freund? Der bin ich nicht. Ich hab Gemeinschaft nie mit euch gehabt. Und hatte ich sie, macht sie mich nicht gemein. Schmier anderswo den Unrat in die Stuben. Du willst nicht? Nein? Ohm, gib die Peitsche her. Wir sehen, ob ich's noch kann, Gesindel aus meiner eigenen Stube auszuräuchern. Nehmt euch in Acht. Vor euch? Die Peitsche her. Die Peitsche. Ja, zück dein Messer nur. Glaubst du, ich habe Angst? Ich stehe schon dort, wo Furcht und Hoffen längst zwei leere Worte sind. Wo man mit Tod und Leben wie mit Pfeffernüssen spielt. Komm doch heran. Stoß zu, Halunk. Stoß zu. Was ist dir denn ein lausig Menschenleben? Kannst du nur martern? Kannst du nicht auch morden? Dumme Rederei. Feigling, verließ dich so schnell der Mut? Wäre nicht das Bitterste gewesen, das du hier im Hause getan. Jetzt lass den los. Du, Armer, ruh dich aus. Die eine Stunde in meinem Haus sollst du noch Ruhe haben. Ihr seid noch da? Und rühr mich nicht vom Fleck ohne den Mann. Nicht? So. Dann wird es Zeit. Siehst du diese Pistole? Ich sag hinaus aus meinem Haus. Ich sag's zum letzten Mal. Wer jeder Offizier die Order gibt, ihn wegführt, schmeckt von dem Blei. Kommt. Monsieur ist schlechter Laune. Solcherlei Dinge gehen oft leichter los, als man glaubt. Doch merkt gefälligst euch das Reglement. Wer einem Deserteur die Flucht erleichtert, ihm Obdach bietet, fällt unter das Gesetz. Wie feig sie sind. Nur martern und nicht morden. Erst mich, dann ihn. Fasst mich nicht an! Nicht leben sollen Sie mich vom Boden reißen! Habt keine Angst. Habt ihr noch einen Auftrag? Einen Wunsch? Du liebst dein Weib? Willst du mich höhnen, Hund? Ja, ja, ich hab ein Weib. Sie hat gewartet 7 Jahre. Die Mutter schlug sie aufs Blut. Sie möchte einen anderen statt meiner freien. Doch sie blieb fest und treu. Sie hat gewartet 7 lange Jahre, bis ich freite. Vielleicht ist ein anderer noch zu finden, der statt deiner hinüberging nach Amerika. Ein anderer? Wer täte das? Ich weiß ihn. Du weißt ihn? Hier steht er, neben dir. Du? Wolltest? Du? Herr Offizier! Warum willst du es tun? Herr Offizier! Schon Zeit. Ich hörte nicht die Trommel. Ich komme mit einer Bitte, Herr. Eine Bitte? Ich möchte die eine Gunst erbitten, dass der Mann, solange er hier weilt, ohne Fesseln bleibt. Die Kette drückt auch mich. Denn es ist Schmach fürs Haus, wenn es dem Büttel dient. Ja, ich verstehe. Doch das geht schwer. Die Fluchtgefahr ist groß. Ich bürge euch für ihn. Mit allem, was ich habe. Und mit mir selbst. Ist er bei dem Signal nicht auf dem Posten, trete ich selber ein. Ihr spielt ein hohes Spiel. Ich bitte euch drum. Nun, wie ihr wollt. Also, löst ihm die Fesseln. Noch einen Gang, noch einen letzten Blick und dann aufs Schiff. 55 Mann habe ich zu liefern an das Regiment. Ihr bürgt mit Leib und Leben. Und ich wollt, dass euch von mir nichts Bitteres widerfahre. Ihr gabt mir eine gute Nacht. Lebt wohl. So. Jetzt geh. Jetzt bist du frei. Ich fass es nicht. Sag, wer bist du? Du gibst dein Leben her für nichts? Da sie, die Striemen, blutend an meiner Hand. Das willst du leiden? Versuch nicht zu begreifen. Dir war zu helfen, und so musste ich's tun. Jetzt ist's getan. Entflieh mit mir. Ich gab mein Wort. Dort krieche auf das Dach und spring hinab. Gerade rückwärts ist ein Schober. Dann läufst du quer durchs Feld. Und tritt dir wer am Weg entgegen? Da. Nimm die Pistole und schieß ihn nieder. Kümmere dich nicht viel, ein Menschenleben zählt nur voll, wenn es zwei andere nährt. Denk an dein Weib, die Kinder. Siehst du den Posten dort? Gleich ist's zu spät. Bist du so frei, so wurzellos, mit nichts verstrickt auf dieser Welt? Hast du kein Weib? Sie ist gestorben. Und Kinder? Nein, ich... Rasch fort mit dir. Denn sonst bereue ich's und ruf die Wache. Fort, sie kommen. Gott schütze dich. Leb wohl. Noch eins. Kommst du einmal aus jener Welt zurück, dann wisse, bei mir hast du Heim und Herd. An unserem Tische bleibt ein Platz dir frei und bleibst du 30 Jahre. Hab Dank dafür. Und nun leb wohl. Leb wohl. Leb wohl. Noch eine Stunde. Jetzt habe ich noch Namen. Stehe fest in meinem Erbe wie ein Baum. Und dann, ehe eine Wolke weiterzieht, ein ewig Fremder, Namenloser. Ein loser Balken, der auf Wassern treibt. Noch eine Stunde. Eine enge Stunde nur. Und all das abzutun, was 30 Jahre Heimat und Kindheit wie ein unablöslich geheimnisvolles Netz um mich gewebt. Weg! Weg damit! Ich brauche freie Arme. Nackt muss ich tauchen in die neue Flut. Fall ab von mir, vergilbtes Leben. Lass mich los, Erinnerung. Dein Anker hält nicht stand. Was ist geschehen? Wo ist der Offizier? Er hat die Zeche noch nicht bezahlt. Gut so. Gut so. Du machst mir's leicht. Thomas? Was ist mit dir? Komm mir nicht nahe. Hey, macht euch bereit! Sogleich! Was soll das? Ein Spaß. Dein Freund, er will, dass ich mit ihm gehe, dorthin, wo Gold wie Brombeeren wächst und man die Weiber wie Mützen tauscht. Ich gehe gern. Das wird wohl ein guter Spaß, fast wie der andere da. So lach doch. Lach! Was lachst du nicht? Schau mich doch an, so schau doch, wie ich lache. Thomas, bist du klug? Jetzt bin ich klug. Einmal vielleicht, da war sofort mit dir. Thomas, zu Hilfe, er ist toll. Was ist geschehen? Leb wohl. Thomas. Leb wohl. Wo ist der Bursche? In Sicherheit. Entlaufen, wie? Thomas, du hast gebürgt für ihn. Leb wohl. Thomas, du willst für ihn. Er hatte Weib und Kinder, ich bin allein. Und ich? Dein Haus? Dein Weib? Das alles steht und lebt und braucht mich nicht. Er hatte Kinder, ich bin allein. Und sie verlassen jetzt, da euch Gott ein Kind... Ein Kind? Wer hat dir das gesagt? Sie selbst. Das ist nicht wahr. Ein Kind? Mein Kind? Ein Kind? Oh Gott, mein Kind! Oben, hilf mir um! Vielleicht ist noch Zeit. Ich schlag mich durch die Pistolen her. Vorwärts. Wo ist der Kerl? Ich ruf ihn schon. Hört noch ein Wort. Nichts da. Er oder ihr. Ich ruf ihn schon. Zu spät. Ich hab verspielt. Gott wollte es so. Vielleicht bringt's dich zurück. Ohm, hüt das Haus und hüte alles drin, was Blut von unserem Blute ist. Ich leg das Liebste, was ich hab, in deine Hände. Thomas. Nein, nichts mehr, nichts mehr. Ich kann es nicht mehr hören, was die Menschen reden. Still. In mir stirbt etwas ab. Ich muss es selbst erdrosseln, sonst zerspringt's mein Herz. Leb wohl. Thomas. Keine Worte mehr. Das Haus am Meer. Zweiter Teil. 20 Jahre später. Er schläft. Noch immer? Kam wohl erst früh nach Haus. Ich weiß es nicht. Nichts weiß ich mehr von ihm. Er geht an mir vorbei, ist fort und wieder da. Verlangt oft Geld, dankt nie dafür. Und wenn ich ihn frage, schlägt er die Tür zu. Zwischen mich und seiner Antwort. Ich werde mit ihm reden. Glaubst du, er wird dich hören? Ich bin der Älteste im Haus. Und er der Herr. Und das ist mehr. Der Lump, der Hergelaufene. Habt ihr bald ausgeschimpft? Er ist so, wie er ist. Ihr fürchtet ihn ja beide doch. Und gerne hab ihn nur ich. Weil er das Leben kennt, den Übermut. Und nicht nur Schatten ist vergällter Jahre. Gern hab ich ihn. Und er wohl, weil er es weiß, hat mich drum lieber als euch andere alle, die ihn nur immer plagt. Ich wollte einer, der hörte dich, der hatte starke Hände. Ist nun längst begraben. Ich habe ihn nie gekannt. Ich kenne nur mich und weiß zu unterscheiden, wen ich zu fürchten, wen ich zu lieben habe. Guten Morgen. Mittag ist vorbei. Ich spüre es. Gibt's was zu essen? Nur Brot und Käse. Wie, sonst nichts? Es ist 3 Uhr vorbei. Wir haben lang gewartet. Richt mir mein Essen. Du kamst wohl spät nach Haus. Es war der Burschen letzte Nacht an Land, die heute fortgehen nach Amerika. Ich hab sie gern. Was kamst du nicht mit? Hättest es kaum bereut. Die Mutter hat es mir verboten. Was hat die zu sagen? Ich hab's dir erlaubt. Abends, wie ich leise aus dem Zimmer hinunter wollte, war von außen fest der Riegel vor. So blieb ich zu Haus. Weib, willst dir verbieten, dass sie mit mir zum Tanz hinuntergeht? Jung ist sie, hat ein gutes Recht. Hörst du, tu das nicht noch einmal, sonst schlage ich diese Tür von außen zu, verstanden? Nimmst mich mit? Das glaube ich. Einen Kuss nehme ich schon jetzt. Nicht, dein Fremder. Grüß Gott. Grüß Gott. Willkommen. Ist's erlaubt? Was bringe ich euch? Wein. Oder Bier. Es ist einerlei. Christine. Was ist schon wieder? Hol Wein herauf, den dunklen. Ich gehe dann später. Nein, jetzt. Du siehst, ich muss... Was musst du? Was? Siehst du nicht, sie spricht mit mir und wenn wir beide reden, ist nichts zu müssen. So muss ich selber gehen. Wird wohl das Beste sein. Schämt ihr euch nicht? Habt ihr kein Gefühl von Ehrfurcht mehr vor euren nächsten Pflichten? Komm mit, Christine, wir zwei sind noch zu jung, um ewig ernst zu sein. Lass das den anderen. Du, Alter, sagt der Frau. Da ist sie ja. Ich gehe hinab zum Hafen. Und die Christine? Geht mit. Bande. Verliebte Leute. Gibt's überall. Auch ich war in den Jahren, da mir ein Dirnlachen lieber war als Haus und Hof. Doch diese beiden da... Die Jahre machen streng. Sie lieben sich und da vergisst man viel. Allein Gott hat Gesetze nicht zum Spott gemacht. Und doch die Frau nur für den Mann. So denke ich auch. Dies ist der Wirtin-Mann. Der Junge, den Pflaumen frisst um den Mund, kaum 30 Jahre? Es ist ihr zweiter Mann und nicht der bessere. Ihr erster ist lang schon begraben. Das sind jetzt bald 20 Jahre her, dass er hinab zum Hafen ging, wo man damals die deutschen Regimenter auf die Schiffe hintrieb, die Essen, Braunschweiger, die ihr Fürst verkaufte nach Amerika. Sie haben ihn mit Gewalt aufs Schiff gebracht, auf so ein enges Schiff, wo sie die Menschen wie die Schweine pferchten. Furchtbar soll das sein. Ja, furchtbar. Furchtbar ist's. Ich habe selbst einmal in solchem Abgrund stumm gelegen, in einem Raum, der schwarz war wie ein Sarg. So wart ihr drüben? Habt ihr ihn vielleicht gekannt? Um Gottes Gnade, sagt es mir, Krüger, hieß er, Thomas Krüger, mein Brudersohn. Er fiel in einer Schlacht, so sagten alle sie, die wiederkamen. Heut wäre er ein Mann. Und doch, ich sehe ihn immer noch wie an dem letzten Tag. Und seine Stimme klingt mir noch im Ohr. Ich möchte sie aus Tausenden erkennen. Möchtet ihr? Ich habe ihn so geliebt, als sei es mein Kind. Von allen hier im Haus bin ich der Einzige, der sein gedenkt. Die junge Frau nahm's nicht so schwer. Das Wirtshaus, das sie aufgemacht in unserem stillen Haus, brachte junge Gäste und die Gäste Geld. Sie lachte viel. Und unter Lachen stirbt leicht die Erinnerung. Dann kam der Bursch, kam immer öfter und blieb schließlich hier, als Herr im Haus. Ich sehe schon nicht mehr viel, doch merke ich dies ganz gut. Ich sitze am Tisch nicht mehr zu oberst, wie seit 50 Jahren, und viel. Was anders noch. Verzeiht, er stört euch wohl. Er weiß nicht mehr, wo er erwünscht ist, wozu Last. Kommt um. Ich gehe. Verzeiht, wenn ich gestört. Es war nur so, ich habe ihn gern gehabt. Von ihm zu sprechen, macht mich ganz wirr. Verzeiht, mein Herr. Verzeiht. Ihr seid... ein Seemann? Auch Seemann war ich. Und was seid ihr nun? Das weiß ich kaum zu sagen. Einer, der auf vielen Wegen war und nie dem Seinen. Der sich so fern war in den langen Jahren, dass er wie einer, der im dunklen Schacht des Kerkers lag und dann zum ersten Mal in einen Spiegel blickt, sich kaum mehr kennt. Ein schöner Schrank. Das ist erlesene Arbeit. Von meinem toten Mann. Er erbt vom Vater. Und der von Ahnen wieder. Würdet ihr mir gestatten, die Flügel hier zu öffnen? Ihr seid Kenner? Wer wagte das zu sagen? Viele kennen nach Jahren nicht mehr das, was ihnen nah war, wie die eigene Hand. Doch weiß ich wohl Bescheid um solches Gut von Jugend auf. So möchte ich beinahe wetten, fasste man hier den eisernen Beschlag und schöb ihn so rechts zurück. Es glänzte da ein Schloss, das noch ein Fach versiegelt. Keiner kennt's, als nur der eine, dem man es gezeigt. Woher? Wieso? Was starrst du so? Vielleicht gibt's viele Schränke mit solchem Kniff. Doch was hilft alles Wissen? Hier ist ein Schloss. Und das vermauert streng den Inhalt dieser alten Lade. Bis einer einmal kommt, der hat den Schlüssel an seiner Brust versteckt. Thomas! Ja. Thomas Georg Christoph Krüger. Hier steht's. Von meines Vaters eigener Hand in dieser Bibel, die hier verborgen lag. Was habe ich mich gesehnt nach dieser Stunde? Zu schauen den Namen hier im Heiligen Buch. Um Jesu Willen stehen die Toten auf? Nein, nein. Da steht noch nicht das Kreuz im Buch. Thomas Christoph Krüger. Der Letzte steht er hinter vielen Toten auf diesem Blatt und liest sein eigenes Leben. Mein Gott. Mein Gott. Sie hatten mir erzählt, die wiederkamen. Du seist längst gestorben. Gefallen in der Schlacht. Und einer schwur, er hätte selbst gesehen mit eigenen Augen. Gesehen mich? Wer hat mich denn gekannt? Ein Heimatloser, ohne Haus und Herd. Dem nichts gehörte, nicht einmal sein Name, bis zu der Stunde, da ich hier in das Zimmer trat, wo keiner mich mehr kennen will als dieses alte Buch. Oh mein Gott, ich weiß nicht, ob ich träume. Sie sagten alle, du seist tot. Ja, alle sagten es. Und 20 Jahre sind doppelt lang, wenn man so einsam lebt. Ich war allein im Haus und da... Ich weiß, du hast geheiratet. Ich musste ja. Der Ohm ist alt, das Haus braucht Schutz. Ich habe lang gezögert, mehr als 10 Jahre. Habe ich dich angeklagt? Das kannst du auch nicht. Jetzt längst hier mir kein Recht. Die 20 Jahre lebt all dies nur durch meine Mühe. Der Herd wäre längst verloschen, das Dach zerknittert. Nichts hättest du gefunden vom Vergangenen. Hätte ich nicht alles festgehalten. Ich und er mit mir. Jetzt ist er Herr im Haus. Und du, ein Fremder, geh hinab zur Stadt, ob dich nur einer kennt. Und so erkenne auch ich dich nicht als Herrn hier im Haus. Ich warne dich, mit ihm darum zu streiten. Du kennst ihn nicht. Ich hab ihn ja gesehen, als ich ins Zimmer trat. Was sagst du das so scharf? Was willst du? Sag's! Nichts will ich. Nichts von dir. So doch von ihm. Versuche es nicht, mit ihm zu richten. Er ist hart. Mich hält noch eine Frage. Frag mich, nicht ihn. Denn er hat kein Geheimnis, das ich nicht wüsste. All sein Leben bin ich. Er liebt mich so wie einstens du. Glaubst du? Glaubst du nur, ich bin alt? Und du bist noch dieselbe wie damals? Wen lügst du an? Auf deinen Wangen brennt statt Scham das Rot der Schminke. Grau sind deine Haare längst unter erborgtem Dunkel. Glaubst du, er sieht nicht ebenso wie ich die Lüge, die dein Leben spiegelt? Als ich dich verließ, war eine Lüge all dein Leben. Und nach 20 Jahren steht die alte Lüge noch da und wartet meiner. Jetzt frag ich dich, soll ich nun wirklich mit ihm reden und ihn prüfen, ob er dich wahrhaftig liebt, dich mir nicht lässt? Nein, um Jesu Willen, nein. Sprich nicht mit ihm. Was quälst du mich so lang, wenn du schon alles weißt? Damals, als ich dich verließ, Da war dein Leib gesegnet. Ach, so wusstest du's? Sag mir, lebt dies Kind in meinen Träumen nur? Sag, oder wartet ein Erbe hier auf mich? Das Kind, das lebt. Und wo? Bei mir im Haus. Gott sei Dank. Es lebt. Nun ist nicht alles umsonst, was ich gesät. Ein Erbe wartet hinter dem Leben, das nun nichts mehr will. Verzeih mir alles. Sprach ich hart zu dir, so war es Unrecht. Denn du hast mir mehr gehütet als dich selbst. Verzeih mir alles. Drüben steht ein Haus. Mein Haus ist es. Und doch die Heimat nicht. Denn Erde ist nicht Heimat, hat sie nicht der Väter Särge in sich eingesogen. Oder der Kinder ersten Schritt getragen. Das neue Land ist reich, doch es will Kraft. Dort sind noch Wälder ohne Ende, die kein Leben dadurch maß. Dort glüht ein Leben. Meine Hände sind nur matt, wenn sie sich oft verzweifelt fragen, für wen all dies. Sie werden stärker sein, wenn sie sich brüderlich zur Seite finden mit einem Erben, dem sie auf die Stirne dereinst den letzten Segen legen dürfen. Um diesen kam ich her. Du meinst die Tochter? Tochter? Tochter? Tochter. Warum denn nicht? Ein Kind, das ist ein Sohn, das ist eine Tochter, ganz so, wie Gott es will. Ist eine Tochter. Seltsam. Sie sich nie daran gedacht. Und doch, da lebe ich nun 20 Jahre allein mit dem Gedanken, da drüben weit hast du einen Sohn. Und wunderbar ging er aus meinen Träumen in eine Wirklichkeit. So wirklich war er, als hätte ich mit ihm gelebt die Hälfte meiner Mannesjahre. Und nun komme ich heim und er ist Traum, wie einst. Ist deine Tochter denn kein Kind? Ein Kind. Ein Kind. Doch sie ist nicht mein Kind. Wie? Nicht dein Kind? Nein. Nicht das Kind, das in den vielen Tagen mit mir lebte und das ich kannte wie die eigene Hand. Nein. Eine Tochter, die ist nicht das Kind, das meine Werke erbt und meinen Willen, ist nicht die Kraft und ist die Sehnsucht nicht zu neuen Dingen. Eine Tochter, das wird eine Frau, wird du, sie hat dein Blut, fällt einem Mann in die Arme und dann einem anderen. Nein, sie muss zu sehr mich mahnen, wie du warst. Leb wohl. So willst du gehen? Willst deine Tochter nicht einmal sehen? Meine Tochter? Nein. Sie könnte mich zu sehr an dich erinnern. Dein Kind nicht sehen? Sie ist sehr schön und stolz. Hat wunderbares rotes Haar. Ihr rotes Haar? Sie lebt in diesem Haus? Ja. Und sie... Trägt es hochgeknotet? In dem blauen Tuch? Ja, ja. Und das? Das ist meine Tochter? Ich verstehe nicht. Verstehst es nicht, du Kupplerin? Was denn? Mit diesem Hund, deinem Gemahl, den du irgendwo vom Dreck gelesen, in meinem eigenen Haus? Das meine Tochter? Was? Ich weiß ja nichts. Sieh meinen Arm, ich habe noch nie ein Weib geschlagen, aber jetzt muss ich alles wissen, auch das Letzte, was du an mir getan. Nein, tu mir nichts. Ja, du hast recht. In der Nacht steigt er hinauf zu ihr. Glaubst du, ich fühle nicht tausendmal die Qual? Nur du, was denkst du nur an dich? Nie an das eigene Kind, dein Kind, mein Kind, das du dem Schurken gabst. Mein Leben war es dir nicht genug, da muss ein Ende sein. Peter, willst du sie wieder schlagen? Hast du vergessen, was du warst, bevor du kamst in dieses Haus? Willst du sie morden, du Hergelaufener? Fort, sag ich. Lass sie, oder? Ich laufe um Hilfe. Lass los, sag ich. Du hast kein Recht dazu. Ich hab kein Recht? Wer denn? Was was ich auch tue, ich bin bei Gott im Recht. Thomas, bist du's? Ich sehe fast gar nichts mehr. Das Alter drückt mir sacht die Augen zu. So lass mich mit den Händen einmal noch dein Gesicht fühlen. Mein Gott, ich hab dich jeden Tag gebeten, was lässt du mich noch leben? Jetzt, ja, jetzt weiß ich, warum. Und Thomas, sprich, dass du es bist. Thomas, warum kamst du, das zu sehen? Es ist ein Fluch auf diesem Haus. Geh fort. Ja. Ich muss fort. Zum allerersten Mal fühle ich Angst, ich könnte jemand morden. Wünsch guten Abend allerseits. Ach, wie bin ich müde. Wo ist das Abendbrot? Ich richte es schon. Zum Teufel habe ich nicht gesagt, du sollst es vorbereiten. Doch ich habe... Halt, Maul! Lass du tun, was ich dir sag. Fort. Ich muss noch hin zum Hafen, muss... Steht so mit euch, mein Lieber. Sind sie euch auf der Spur? Mir auf der Spur? Seid unbesorgt. Ich habe noch keinen angegeben. Will auch gar nicht wissen, was ihr angestellt. Braucht ihr ein Boot? Ich wüsste eins. Ein gutes Boot. Her damit. Die Zeit rennt hin. Was zahlt ihr? Sagt, was ihr wollt. Das Boot ist neu. Ihr müsstet wohl 30 Dukaten springen lassen. Ihr wertet hoch. Ich hab mir nur gedacht, da ihr so in Eile... Dies ist euch wert. Ich richte die Segel. Kommt ihr mit? Sofort. Leb wohl. Gott schütze dich, Thomas. Da, Wirtin, beinahe hätte ich vergessen, dass ich euch etwas schuldig bin. Für Wein. Und ich will nicht aus diesem Hause gehen mit irgendeiner Schuld. Nehmt es nur, nehmt und zählt's nicht nach. Dann wollte ich beginnen zu rechnen, was ihr mir schuldet. Ihr zahltet mit dem Leben nicht genug. Ich will nicht rechten. Nein, ich will nur gehen wie über fremde Schwelle. Was hier geschieht, will ich nicht wissen mehr. Will dieses Haus auslöschen aus allen meinen Sinnen. Ich verlange, dass ihr mich im Voraus zahlt. Euch zahle ich im Boot. Alles, was ich euch schuldig bin. Guten, so kommt. Gilt 80 Stufen. Seid unbesorgt. Ich kenne meinen Weg. Nicht wahr? Es war ein Traum, dass einer kam, ein Toter. Einer, der vom Leben sprach, von Schuld und Pflicht und dann wieder ging. Um, nicht wahr? Wenn man alt und einsam ist, dann kommen solche Träume von den Toten. Sag, hast du das auch geträumt? Dass Thomas da war? Deines Bruders Sohn? Mein Mann? Mein toter Mann? Die Hand, die er mir gab, war kalt wie tot. Wozu denn davon reden? Ich bitte dich, lass es zwischen uns allein Geheimnis sein. Grab diese Stunde ein. So wie die Toten, die längst von uns gingen. Was ist das? Schau um! Was machen die? Das Boot hält plötzlich an. Sieh, Peter lässt das Steuer los. Was machen die beiden? Sie streiten. Oh mein Gott! Der Fremde hat ihn gepackt. Er ringt mit ihm. Er wirft ihn an der Kehle. Das Boot, es kippt um! Zu Hilfe, Hilfe! Um! Sie haben sich hinabgerissen. Nun sehe ich ihn bald wieder. In der Reihe Das große Welttheater brachte das Landesstudio Salzburg die Tragödie Das Haus am Meer von Stefan Zweig. Die Personen der Handlung und ihre Sprecher waren Gotthold Krüger, der Lotse, Ernst Schröder, Thomas, sein Neffe, Rolf Beusen, Katharina, dessen Frau Sonja Sutter, ein junger Seemann Axel Radler, ein Offizier im Dienste eines deutschen Fürsten Karl Walter Dies, ein Werber Jörg Hube, ein Sergeant Georges Urth, Peter, Katharinas zweiter Mann Helmut Lohner, Christine, beider Tochter Dietlind Haug, ein Soldat Georges Kern, ein Schildermaler Hubert Berger. Aufnahme und Schnitt Reinhard Prosser und Gerda Eisentle. Rundfunkbearbeitung und Regie Klaus Gmeiner.